Okay. Jeder zweite macht auf Rapper, jeder dritte baut Beats. Doch real sind maximal 4% auch aktiv. Jede Null will auf 1 mit seinen Raps nach vorn. Ich lass 5 gerade Sandswirbel, mein 6. Song. Bin 20 Jahre Fan und 7 selber aktiv. Schreib bis zu 11 Stunden durch, meine Welt ist der Beat. Ich hab Musik, mein Ding, schreib es tief in die Nacht. Man 7 Tage die Woche ergibt die liegende 8. Hier sind 72 Kilo echter Ranz. Verpackt in 2 Parts, ergibt gleich 24 Karat. Und dann 82 draus machen 80 Spagat. Zwischen Sein und Sagen liegen 180 Grad. Die dritte Saat ist gesät und sie wächst ein Zart. Das dritte Album kommt, schreib gerade am letzten Part. Zähl ein letztes Mal mit dem für Vierteltakt. Ein Jahr war Zeit, drittes Werk und ihr hört es grad. Von 100 Rappern schreiben 2 Zahlen mit Sinn, weil von eurem ganzen Scheiß höchstens 1% stimmt. Von 100 denken 98 draußen wär die Bronze. Unter 100 Köpfen 99 Luftballons. 2 Mann ein Plan, Mucke machen ein Baum. Koma Sound beschreiben ein Auge und 2 Daumen. 32 Zeilen 92 BPM. 33 Runden 2 12er ein Mikro brennt.